WDR 5 Erlebte Geschichten. Es lief das letzte Spiel der Bundesliga-Saison 1973-74 und Erwin Kremers, damals im blau-weißen Schalke-Trikot, war mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht zufrieden, sodass er ihn kurzerhand mit »Du blöde Sau« bezeichnete, was er auf Nachfrage des Schiedsrichters noch einmal wiederholte. Kremers flog vom Platz und damit auch aus der Nationalelf, die im folgenden Sommer im eigenen Land Weltmeister wurde. Dumm gelaufen für den Stürmer, der in Mönchengladbach geboren, heute in Hahn im Rheinland lebt und von dort die Spiele seiner früheren Vereine Mönchengladbach, Offenbach und Schalke verfolgt. Wenn ich sage wir, dann meine ich meinen Zwillingsbruder Helmut damit. Wir waren immer schon fußballbegeistert ohne Ende und wohnten auch in der Nähe von Borussia Mönchengladbach. Das war damals der Bökelberg und der Stadtteil hieß Eiken. Ja, so, und die Gladbacher kennen das natürlich alle. Da sagen wir natürlich die Wiege des Fußballs, ja, in Eiken. In der Jugend, da sind wir ja gar nicht nach Hause gegangen, da haben wir draußen Fußball gespielt und Gott sei Dank hatte ich ja den Zwillingsbruder. Und dann haben wir wirklich, also ich als Stürmer gegen Abwehrspieler gespielt, so ist das Ganze zustande gekommen. Und da haben wir uns damals schon richtig gemessen, ne? Das war schon hart. Aber das ist das Schöne, ja, wenn man einen Zwillingsbruder hat, ja, dann ist da auch ein Verständnis da, das gibt es unter, sag ich mal, unter normalen Brüdern gibt es sowas überhaupt oder Geschwister, ne? Und dann sind wir schon mit, was weiß ich, 8, 9 Jahren oder wann macht man das, sind wir dem Verein beigetreten und haben da alle Jugendabteilungen durchlaufen. Das war eine wunderschöne und tolle Zeit und irgendwann wirst du ja da auch entdeckt. Das war nicht so wie heute, dass da irgendwie Scouting-Abteilungen hinterher waren. Damals war der Hennes Weisweiler der Cheftrainer, ein richtiger Kölner, ne? Schon klasse der Mann. Und irgendwann, da waren wir so 17, dann kam er zu uns, da spielten wir in der A-Jugend. Und dann kam er zu uns und sagte, moin, ist mal Probetraining. Ne? So, und so fing das Ganze an. Das war schon der Hammer überhaupt, das Probetraining. Dann war das so, das weißt du als 17-Jähriger nicht. Ne? Dann hatte ich als Gegenspieler den Berti Vogts und Helmut musste gegen Günter Netzer spielen. Und Berti Vogts ist ja dafür bekannt, dass er auch schön zur Sache geht. Da wollte er den testen, so fängt er an zu weinen, läuft der weinend hier raus oder setzt er sich durch. Und dann, da mein Zwillingsbruder Helmut immer der Rächer war von mir, ja, hat er irgendwann mal den Hennes Weisweiler gepackt mit Ball, weil der Hennes Weisweiler weil er die Bälle so verteilt hatte und dann fiel der Hennes Weisweiler um und in dem Moment kam mir das vor wie 5 Minuten, wie eine Ewigkeit. Ne? Da dachte ich, oh Gott, jetzt hast du die Chance hier oder wir haben die Chance hier Probetraining zu machen. Wenn der Hennes Weisweiler jetzt fällt, ist er tot, ja, und dann war's denn, ne? So, und dann hatte das Trainingsspielchen abgepfiffen und dann ging es in die Kabine umziehen und irgendwann rief der, also mit seiner Kölner Art, Kremers runterkommen. Ja, so, dann sind wir da runtergegangen und dann meinte er, naja, morgen bitte Vertrag unterschreiben. So ist das Ganze zustande gekommen damals. Also das waren natürlich ganz, ganz andere Zeiten, ganz, ganz wilde Zeiten auch als heute. Ne? Heute höre ich immer, wir sind ganz toll aufgenommen worden und von Anfang an, das war damals, glaube ich, nicht der Fall. Ich weiß noch, dass damals war der Grashoff Geschäftsführer und dann haben wir, glaube ich, einen Vertrag unterschrieben, da haben wir bekommen pro Monat 1.200 D-Mark. Heute unvorstellbar das Ganze. Und es war so, du musstest dich als Spieler durchsetzen. Ja? Und du musstest versuchen, eine Akzeptanz herzustellen. Aber das hast du ja nur geschafft, indem du gut Fußball gespielt hast. Ne? Und irgendwann muss man sich da Respekt verschaffen, dass man da anfangs, was weiß ich, Tore schleppen muss oder Trikots oder solche Dinge schleppen muss. Ist klar, das ist eine ganz, ganz harte Schule. Aber da musst du durch und das schafft man auch. Der Sprung zum Stammspieler, da hat man ja quasi mal ein Jahr richtig trainiert und richtig auch Kraft gebolzt. Was habe ich damals gewogen, glaube ich? 68 Kilo, glaube ich. Ja. So, und dann habe ich mich, glaube ich, auf 72 oder 73 Kilo hochgearbeitet, ja, muskelmäßig. So, und dann ging das alles schon ein bisschen besser. Ne? Da wurde ja richtig körperlich gespielt auch damals. Da wurde ja getreten ohne Ende. Ja, unangenehm das Ganze. Und wenn du jetzt als Linksaußen stehst oder als Stürmer stehst und du wirst angespielt und der Höttges steht dahinter, ja, Horst-Dieter Höttges, und du weißt jetzt, naja, jetzt kommt ein Tsunami über dich. So ungefähr war das. Und dass man da ohne großartige Verletzungen das alles überstanden hat, das verstehe ich bis heute noch nicht. Ne? Ich wusste auch nicht, was ich hinten machen sollte. Ne? Ja, weißt du, was das überhaupt bedeutet, wenn aus der, sag ich mal, von 20 Metern Freistoß kommt, du stehst in der Mauer? Ja, dann verabschiedest du dich aber echt. Und das war nichts für mich. Da haben schon Trainer gesagt, nee, bitte nicht, geh irgendwo anders hin, ja? Dass du nicht störst. Ja. Hennes Weisweiler, den musste man lieben mit seiner kölschen Art. Ich weiß noch, wie heute, dass der irgendwann mir sagte, pass mal auf, wenn du mal ein Kopfballtor erzielst, ja, dann bekommst du 100 D-Mark von mir. Ja? Weil er wusste meine Schwächen, das hat er ja sofort erkannt. Und bei mir war das immer wichtig, dass mich unten angespielt wurde, also dass ich was mit dem Ball anstellen konnte. Also mit dem Kopf, da war nicht meine Stärke. Aber wie der Teufel das so will, irgendwann, also 2-3 Wochen später, habe ich doch bei einem Bundesligaspiel ein Kopfballtor erzielt. So, dann weißt du natürlich als 18-Jähriger nicht, das war ja eine Kampfmaschine, der Hennes Weisweiler. Sprichst du ihn drauf an oder wartest du nochmal? Ne? Also habe ich gesagt, nee, so lange wartest du nicht. Offensiv ansprechen. Dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mal, Herr Weisweiler, Sie hatten mir versprochen, wenn ich mal einen Kopfball tue und so weiter und so fort, dann hat er mich sowas von angeschrien. Hör mal, du Blinder, dich hat mal angeschossen, jetzt soll ich dir 100 D-Mark geben, hau ab hier. Ne? So hat er die Dinge behandelt. Heute unvorstellbar alles. Ne? Und der Hennes Weisweiler konnte wirklich alles nur nicht verlieren. Ja, das war für ihn das Schlimmste überhaupt. Wenn du denn mit dem Bus, sag ich mal, du bist nach Hamburg gefahren mit dem Bus, hast da leider Gottes verloren und fuhrst zurück. Es durfte kein Mensch sprechen und es wurden keine Nachrichten gehört, es wurde keine Musik gehört. Da war Totenstille, ja, im Bus. Das glaubt heute keiner. Ich kann mich auch an eine Sache erinnern, dann haben wir mal, ich glaube, ich 3 oder 4 Mal hintereinander verloren. Da war der Fuchsteufelswild und mein Bruder hat damals mit 18 Jahren Libero gespielt und hat das ganz toll gemacht, hat auch ein Tor erzielt und dann in den Zeitungen stand dann so sinngemäß, naja, wenn alle so kämpfen und spielen würde wie Helmut Kremers und dann wäre das Problem gelöst und dann sagte der Weisweiler irgendwann, so, jetzt eine Aussprache, ja. Wir sollten also alle zusammenfinden. So, wer hat was zu sagen? Und in dem Bereich ist das denn so, oder früher war das so, da haben nicht viele gesprochen und dann hat mein Zwillingsbruder mit Selbstvertrauen. Dann keinen Krieg. Meine Damen und Herren, das ist einfach lächerlich. Aber die anderen wollen den Krieg. Entsetzlich ist das Schicksal der Deutschen, der früheren Angehörigen der Wehrmacht, der verschleppten Männer, Frauen und Kinder, die in Sowjetrussland noch zurückgehalten werden. Nein, meine Damen und Herren, es handelt sich hier um eine Maßnahme kalter Grausamkeit. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob in der Geschichte jemals mit einer solchen kalten Herzlosigkeit ein Verdikt des Elends und des Unglücks über Millionen von Menschen gefällt worden ist. Aber es war nicht so, dass alle Leute immer nur gejubelt haben und Bravo oder Pfui oder Hört, Hört gerufen haben. Es gab welche, die sagten, so simpel könne man die Sache nicht sehen. Das waren zum Beispiel der Herr Schumacher, der Herr Niemöller der Ollenhauer. Oder der Herr Ollenhauer. Dass Herr Niemöller solche Reden führt, wie sie niemals ein Deutscher, geschweige denn ein Geistlicher führen dürfte. Zum Westen gehören? Ja, auf jeden Fall, das wollen wir, sagten die anderen. Aber warum so unbedingt mit Soldaten? Ich finde es beleidigend und verletzend. Wir wollen erstmal ohne Militär und NATO auskommen. Und ich überlege jedes Wort, das ich jetzt sage. Wie Schweden zum Beispiel. Wenn mir jemand vorwirft, dass ich die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit nicht wolle. Sie sagten auch, der Kanzler ließe seine Brüder und Schwestern in der Zone im Stich. Das, meine Damen und Herren, ist eine unverschämte Beleidigung. Man dürfe die Zone nicht opfern um des eigenen Vorteils willen. Alle hätten den Krieg verloren. Nein, das fand der alte Herr gar nicht gut. Und ich bin nicht gesonnen, mir das weiter gefallen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich fühle genauso national wie Herr Ollenhauer. Und meine Damen und Herren, ich habe genauso ein Herz in der Brust wie Herr Ollenhauer. Und ich fühle genauso wie ihr die Leiden der Deutschen in der Sowjetzone zutiefst. Die Opposition sagte, die Wiedervereinigung könnte man nicht mit Waffen erreichen. Aber der Alte sagte, das wäre Quatsch. Die Welt schenkt keinem was, sondern alles, was man bekommt, das muss, meine Freunde, verdient und erarbeitet werden. Ich möchte wirklich einmal gern wissen, wie sich die sozialdemokratische Opposition die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit denkt, wenn Deutschland so wie bisher hilflos und wehrlos zwischen den Mächtegruppen liegen bleibt. Ach, meine Damen und Herren, glauben dann die Herren von der Sozialdemokratie, dass die Sowjetunion uns eines Tages auf einem silbernen Präsentierteller die Sowjetzone zurückbrächte und sage, liebe, gute Deutsche, nehmt das doch freundlichst entgegen? Also jedem Menschen konzidiere ich ein gewisses Maß von Dummheit. Jedem. Auch mir selbst, meine Damen und Herren. Aber was zu viel ist, das ist zu viel. Überhaupt, meine Damen und Herren, es kommt einem manchmal ganz komisch vor, wenn einem gepredigt wird, man solle an den guten Willen der Sowjets appellieren. Die Sowjets können doch jeden Tag die Sowjetzone freigeben. Meine Damen und Herren, in 24 Stunden wären wir ein freies Volk. Die Gegner sagten, er dürfe nicht nur mit dem Westen reden, er müsste auch mit den Russen reden. Aber der Alte sagte, mit denen könne man nicht reden, die müsste man zwingen. Ein totalitärer Staat, wir wissen es doch aus unserer Geschichte, hält es nicht für der Mühe wert, mit irgendeinem kümmerlichen Land überhaupt zu sprechen. Aber er spricht auch vernünftig mit einem starken Land. Und deswegen muss der Westen stark sein, um die Sowjetunion an den Verhandlungstisch zu bekommen. Erst wenn der Westen stark ist, ergibt sich ein wirklicher Ausgangspunkt für friedliche Verhandlungen mit dem Ziel, nicht nur die Sowjetzone, sondern das ganze versklavte Europa östlich des Eisernen Vorhangs zu befreien, im Frieden zu befreien. Also, meine Damen und Herren, Nerven behalten ist das einzige Mögliche in dieser unruhigen, von Spannungen erfüllten Zeit. Wenn die Führer der Sozialdemokraten die Nerven verlieren, weil sie nun jetzt verurteilt sind, mindestens 8 Jahre in der Opposition zu sitzen, nun, meine Damen und Herren, daran kann Deutschland nicht zugrunde gehen. Ich meine, Sie sollten sich in der Opposition von einer längeren Dauer ruhig einrichten. Dann, meine Damen und Herren, werden Sie auch nicht nervös. Die Brüder und Schwestern hinter dem eisernen Vorhang waren weit weg. Aber der alte Mann musste sich trotzdem um sie kümmern, auch wenn es manchmal lästig war. Und auch wenn er manchmal nicht sicher war, ob sie nicht vielleicht doch vom Bacillus des Materialismus befallen und für das christliche Abendland verloren waren. Sie, meine Freunde, sind aus hartem und zähem Holz geschnitzt. Und sie sind treu. Auch wir sind treu. Er sagte ihnen übers Radio: In die Sowjetzone hereinrufen. Denn anders ging es ja nicht. Sie sollen den Mut nicht sinken lassen. Bald werde die Stunde der Freiheit schlagen. Er nannte sie tapfer und Helden der Freiheit. Und zum Trost erzählte er manchmal die Sache mit den russischen Bäumen. Auch in Sowjetrussland wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ja, meine Freunde, lachen Sie nicht. Die Bäume wachsen für kein Land in den Himmel. Auch nicht bei der Sowjetunion. Sowjetrussland hat drückende innere Sorgen. Ich denke dabei an die Sorgen, die Sowjetrussland wegen des niedrigen Lebensstandards seiner Bevölkerung hat. Sowjetrussland hat, da weite Gebiete dieses ungeheuren Landes, Steppe und Urwald sind, nicht genügend Ackerland, um seine Bewohner zu ernähren. Auch für einen diktatorisch regierten Staat ist das kein erfreulicher, ja, auf die Dauer auch für ihn ein gefährlicher Zustand. Und sehen Sie, Sowjetrussland kann auch nicht mit seinen Menschen auf die Dauer sein Land kultivieren, seine Bevölkerung entsprechend versorgen, derartig aufrüsten und Rotchina mit Maschinen und so weiter versehen. Das geht auch über seine Kraft. Und deswegen wird auch der Augenblick, das ist, glaube ich, unbedingter Fall, kommen, wo auch Sowjetrussland, wenn es sieht, dass es mit seinen Welteroberungsplänen vorbei ist, vernünftig mit sich reden lassen wird. So lange wollten die Brüder und Schwestern in der Zone aber nicht warten. Sie flüchteten in hellen Scharen über die Grenze. Das beunruhigte den Alten. Es wäre ihm lieber gewesen, sie hätten ihm vertraut. Und außerdem, das rief ihnen der alte Kanzler zu, einmal nach der Wiedervereinigung würde man sie später noch brauchen. Wir bitten Sie auszuharren, bis diese Periode der Wirren, diese Zeit der Prüfungen vorüber ist, damit Sie eines Tages wieder mit dazu beitragen können, den Osten zu kolonisieren. Ich habe das Wort wieder zu kolonisieren sehr bedacht ausgesprochen. Und ich glaube, man wird dieser Aufgabe diesen Namen geben müssen. Denn alle diese Leute, die nun flüchten müssen, meine Damen und Herren, sie sind doch Vorposten des Westens gegenüber dem heranstürmenden Osten. Den Deutschen im Ostsektor und in der Zone sage ich, wir in der Bundesrepublik fühlen mit euch und werden euch helfen, das Los zu tragen. Wenn wir heute in der Bundesrepublik unsere wirtschaftlichen und politischen Kräfte entfalten, so soll das, was wir erreichen,